sagen dir, das Leben ist kurz, doch sie scheint, es ist nicht kurz genug. Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Robert war 18, seine Eltern wollten früh in der Stadt leben, doch er hatte nichts zu tun mit Abgehen und Nachtleben. Er war der Sport als letzter noch da stand, der seine Freunde nicht am Freitagsmonster Solar Park fand. Seine Freunde waren Nicknames im Netz, er zockte zig Games, von Netz hatte die meisten Tracks beim Deathmatch. Und seine Eltern sorgten sich um ihn, doch wussten nicht, wie sie an ihn rankommen. Er scherzte sich bewusst um nichts, er der Außenseiter, der das Leben draußen leid war, weil er bei jedem Gespräch in den Schulpausen scheitert. Er hat sich nicht getraut zu sprechen, doch die Mutter fragte ihn an jedem Freitag wieder nach den blauen Flecken. Und so zog er einen Strich, das Leid der Eltern interessiert ihn nicht. Er hat nie zugehört, wenn seine Mom sagt, wir sind hier für dich. Er nimmt die Knarre von Dad, zu verletzt vom Leben, zieht sie in der Schule und verwechselt Netz mit Realität. Und ihr Leben bestand aus Party und Weggehen. Alle ihrer Freundinnen waren neidisch auf ihr Sexleben. Sie wechselte die Typen, hohe Frequenz an Vergnügen, aber sie dachte nie daran, dass die an Nachsprüchen wollten. Sie vergaß, was sie fühlte, wenn ein neuer Typ ihr Rosen schenkte und sie verführte. Was sie wollte, war nur Aufmerksamkeit. Vielleicht lässt sich einer mit ihr ein, auf mehr, wer weiß. Doch stattdessen kam die falsche Farbe auf dem Test, die Hammer nach. Doch auch die Frauenärztin bestätigte die Schwangerschaft. Wie viel wiegt Verantwortung, wenn du noch nicht bereit bist? Plötzlich hatte keiner ihrer Lover irgendwann noch Zeit. Ihrer Mom konnte sie nicht sagen, Scheißverhältnis, Übelkeit. Kaschierte sie schon bald ein Netz aus lauter Lügenscheiße. Die Mom fand sie schließlich dann nach tagelanger Auslandsreise. Alle ihre Träume waren ertrunken in der Bahn. Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Du bist 40, deine Frau hat dich verlassen und sie wird nicht wiederkommen. Keine Frau wird nach dem, was passiert ist, nach dem Job. Fragest du dich, was kann maximal passieren? Du wurdest nicht entlassen, sondern weg, rationalisiert. Und es gibt ne Menge Tischler, die weiß Gott weniger Jahre zählen. Mit Whisky musst du dich nicht für den Inhalt deiner Tage schämen. Und deine Frau bekam den Frust zu spüren. Mit den blauen Augen und den Rippenbrüchen kam die Lust zur Tür. Und das Einzige, was dir noch Halt gibt, sind die Alkis in der Kneipe an der Ecke, denen niemals kalt wird. Sie zocken fest um Geldbeträge und das regelt deine Miete. Doch wer rechnet mit einer gottverdammten Pechsträhne? Mit 20 Riesen in der Miese ist das Leben in der Krise. Und Fairness ist keine Zockerdevise, also stell dich auf den Hocker, hol die Schlinge, hör die gut zu, ist dann gleich zu Ende fein oder nicht? Scheiß, was tust du? Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Und sie sagen dir, das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug. Das Leben ist kurz, doch wie scheint, es ist nicht kurz genug.